Kapitel 12. 7. Juli. 11 Uhr. Kriminalhauptkommissar Richard Tauber befragt Personen aus dem Umfeld von Manuela Fröhlich. Frau Abendroth, wie gut kannten Sie die Tote? Sehr gut. Sie hat sich in den letzten 2 Jahren liebevoll um mich gekümmert. Mein Vertrauen zu Manuela war groß. In meinem Testament steht sie als Alleinerbin. Ich möchte nicht indiskret sein, Frau Abendroth. Darf ich das Testament sehen? Natürlich, wenn es Ihnen hilft, den Mord aufzuklären. Augenblick bitte, ich hole es. Richard Tauber wartet gespannt. Liegt im Testament das Motiv für den Mord? Luise Abendroth kommt langsam zurück. Sie zittert. Herr Kommissar, ich bin zwar alt, aber nicht senil. Ich weiß genau, dass ich den Umschlag verschlossen hatte. Sehen Sie selbst. Richard Tauber zieht Plastikhandschuhe an. Vorsichtig nimmt er das Testament aus dem Umschlag und liest es. Mein letzter Wille. Hiermit erkläre ich im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte meinen letzten Willen. Ich vermache mein gesamtes bewegliches und unbewegliches Vermögen Manuela Fröhlich, Moselweg 10, 34131 Kassel. Ich danke Manuela für die liebevolle Betreuung. Meinem Enkel Matthias Macht vermache ich 5000 Euro. Mein früheres Testament zugunsten meines Enkels widerrufe ich. Kassel, den 25. Juni. Hat außer Manuela noch jemand einen Wohnungsschlüssel? Ja. Luise Abendroth macht eine kleine Pause und sagt dann leise: Mein Enkel Matthias Macht. Danke, Frau Abendroth. Sie haben mir sehr geholfen. 7. Juli, 18.30 Uhr. Richard Tauber ruft seinen Freund Patrick Reich an. Hallo Patrick, ich habe Neuigkeiten für dich. Tobias Jäger kann nicht der Mörder sein. Er hat für die Tatzeit ein Alibi. Sicher? Ja. Und, wer hat Manuela Fröhlich umgebracht? Matthias Macht, der Enkel von Frau Abendroth. Er hat das Testament seiner Großmutter gefunden. Den Rest kannst du dir denken. Matthias Macht hat ein Geständnis abgelegt. Wir haben in seiner Wohnung Gift gefunden. Er hatte den Tod seiner Großmutter geplant. Er brauchte dringend Geld, viel Geld, um seine Schulden zu bezahlen. Er hat auch zugegeben, dass er seine Großmutter vergiften wollte. Danke für die Information. Patrick, treffen wir uns morgen zum Essen? Gute Idee. Wo? Im Gutshof. Tobias Jäger hat eine Therapie begonnen. Konstanze und Patrick lernen weiter Spanisch.